Kapitel 18 von Chinesische Volksmärchen, gesammelt und übersetzt von Richard Wilhelm. Dieses ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kapitel 18 Notcha. Die älteste Tochter des Himmelsherrn hatte den Feldherrn Li Jing geheiratet. Ihre Söhne hießen Gincha, Mucha und Notcha. Mit der Geburt des Notcha verhielt es sich aber also. 3 Jahre und 6 Monate war seine Mutter guter Hoffnung. Da träumte ihr bei Nacht, dass ein Taoist zu ihr ins Zimmer kam. Erzürnt wies sie ihn hinaus. Er aber sprach, »Schnell, empfange den göttlichen Sohn.« Damit tat er eine leuchtende Perle in ihren Leib. Die Frau erschrak darüber so sehr, dass sie erwachte. Sie gebar nun eine Kugel aus Fleisch, die sich kreisend drehte wie ein Rad, und das ganze Zimmer erfüllte sich mit seltsamen Düften und rotem Licht. Li Jing erschrak sehr und hielt es für einen Spuk. Er schlug mit seinem Schwert die Kugel entzwei. Da sprang ein kleiner Knabe daraus hervor. Der leuchtete am ganzen Leib in rotem Glanz. Sein Gesicht aber war zart und weiß wie Schnee. Am rechten Arm trug er einen goldenen Reif und um die Hüften hatte er ein Stück rote Seide gewunden, dessen gleißender Schein die Augen blendete. Als Li Jing das Kind sah, erbarmte er sich seiner und tötete es nicht. Sein Weib aber fasste eine große Liebe zu dem Knaben. Nachdem 3 Tage um waren, kamen die Freunde alle, um Glück zu wünschen. Sie saßen eben beim Mahle, als ein Taoist eintrat, der sprach, »Ich bin der große Eine. Dieser Knabe ist die lichte Perle des Uranfangs, dir zum Sohne verliehen. Doch ist der Knabe wild und ungebärdig und wird viele Menschen töten. Darum will ich ihn zum Schüler nehmen, um seine wilde Art zu sänftigen.« Li Jing neigte sich dankend und der große Eine verschwand. Als Notcha 7 Jahre alt war, ging er einmal von Hause weg. Er kam zum Fluss der 9 Krümmungen, dessen grüne Wasser zwischen 2 Reihen von Hängeweiden dahinflossen. Der Tag war heiß. Notcha stieg ins Wasser, um sich zu kühlen. Er band sein rotes Seidentuch los und schwenkte es im Wasser, es zu waschen. Das ganze Wasser wurde rot davon. Wie aber Notcha so dasaß und das Tuch im Wasser schwenkte, da wurde das Schloss des Drachenkönigs im Ostmeer bis in seine Grundfesten erschüttert. Darum sandte der Drachenkönig einen Triton aus, schrecklich anzuschauen. Der sollte sehen, was es gebe. Als der Triton den Knaben sah, begann er zu schelten. Der aber blickte auf und sprach, »Was bist du für ein seltsames Tier und kannst sogar sprechen?« Da wurde der Triton wild, sprang herzu und schlug mit seiner Axt nach Notcha. Der wich dem Schlage aus und warf seinen goldenen Armreif nach ihm. Der Reif traf den Triton auf den Kopf, dass das Hirn herausspritzte und er tot zusammensank. Lachend sagte Notcha, nun hat er mir auch noch meinen Ring mit Blut besudelt, und er setzte sich nieder auf einen Stein, um seinen Ring zu waschen. Da begann das Kristallschloss des Drachen zu beben, dass es dem Einsturz nahe war. Auch kam ein Wächter und meldete, der Triton sei von einem Knaben erschlagen worden. Da sandte der Drachenkönig seinen Sohn, um den Knaben zu fangen. Der Sohn setzte sich auf das wasserzerteilende Tier und kam im Brausen großer Wasserwogen heran. Notcha richtete sich auf und sagte, »Das ist eine tüchtige Welle.« Plötzlich sah er in den Wogen ein Tier auftauchen. Darauf saß ein gewappneter Mann, der schrie mit lauter Stimme, »Wer hat meinen Triton umgebracht?« Notcha antwortete, »Der Triton hat mich umbringen wollen. Da habe ich ihn totgeschlagen. Das tut doch nichts.« Da fuhr der Drache mit seiner Hellebarde auf ihn los. Aber Notcha sprach, »Sag an, wer bist du, ehe wir kämpfen?« »Ich bin der Sohn des Drachenkönigs«, war die Antwort. Und ich bin Natscha, der Sohn des Feldherrn Lietzing. Du musst mich durch deine Gewalttätigkeit nicht böse machen, sonst zieh ich dir mitsamt deinem Alten, dem Schlammfisch, die Haut ab. Da ward der Drache wild und kam grimmig herangestürmt. Natscha aber warf sein rotes Tuch in die Luft, dass es wie eine Feuerkugel blitzte und den Drachenjüngling von seinem Tier herunterwarf. Nun nahm Natscha seinen goldenen Reif und schlug ihn auf die Stirn, dass jener in seiner wahren Gestalt als goldener Drache sich zeigen musste und tot zusammenbrach. Natscha lachte. Ich habe sagen hören, dass man aus Drachensehnen gute Stricke machen kann. Ich will ihm eine herausziehen und meinem Vater bringen. Der kann sich seinen Panzer damit festbinden. Damit zog er ihm die Rückensehne heraus und nahm sie mit heim. Unterdessen war der Drachenkönig wütend zu Natschas Vater Lietzing geeilt und hatte seine Auslieferung verlangt. Lietzing aber sprach: Ihr müsst euch irren. Mein Junge ist erst 7 Jahre alt. Der ist zu solchen Untaten nicht imstande. Während sie noch stritten, kam Natscha hereingesprungen und rief: Vater, ich bringe dir eine Drachensehne mit. Damit kannst du deinen Panzer festbinden. Nun brach der Drache in Tränen und grimmige Scheltworte aus. Er drohte, den Lietzing beim Himmelsherrn anzuzeigen und ging wutschnaubend weg. Lietzing geriet in große Aufregung, erzählte den Vorfall seiner Frau und beide fingen an zu weinen. Natscha aber kam dazu und sagte: Was weint ihr denn? Ich gehe einfach zu meinem Meister, dem großen Einen, der wird schon Rat wissen. Als er das gesagt, war er auch schon verschwunden. Er trat vor seinen Meister und erzählte ihm die ganze Geschichte. Der sprach: Du musst dem Drachen zuvorkommen, dass er dich nicht im Himmel verklagt. Dann gab er ihm einen Zauber und Natscha ward ans Himmelstor versetzt, wo er den Drachen erwartete. Es war noch früh am Morgen. Die Himmelstür war noch nicht geöffnet und der Wächter noch nicht zur Stelle. Aber schon kam der Drache heraufgestiegen. Natscha, der durch den Zauber unsichtbar geworden war, warf den Drachen von hinten mit seinem Reif zu Boden und begann auf ihn einzuhauen. Der Drache schalt und schrie. Da zappelt der alte Wurm, sagte Natscha, und macht sich nichts daraus, wenn man ihn schlägt. Ich will ihm seine Schuppen abkratzen. Mit diesen Worten riss er ihm seine Feierkleider auf und begann ihm unter dem linken Arm einige Schuppen abzureißen, dass das rote Blut herausträufelte. Der Drache hielt es vor Schmerzen nicht mehr aus und bat um Schonung. Aber er musste ihm erst versprechen, dass er ihn nicht verklagen wolle. Dann erst ließ er ihn los. Der Drache musste sich nun in ein kleines grünes Schlänglein verwandeln. Das tat Natscha in seinen Ärmel und kam damit nach Hause zurück. Kaum hatte er das Schlänglein aus seinem Ärmel gezogen, da verwandelte es sich in Menschengestalt. Der Drache schwor dem Lietzing fürchterliche Rache und verschwand in einem Blitzstrahl. Lietzing war auf seinen Sohn ernstlich böse. Darum schickte die Mutter den Natscha nach hinten, damit er seinem Vater aus den Augen komme. Natscha verschwand zu seinem Meister, um ihn zu fragen, was er tun solle, wenn der Drache wiederkomme. Der gab ihm einen Rat und Natscha kehrte nach Hause zurück. Da waren auch schon die Drachenkönige aller 4 Meere versammelt und hatten schreiend und lärmend seine Eltern gebunden, um sich an ihnen zu rächen. Natscha sprang herbei und rief mit lauter Stimme: Was ich getan habe, will ich selber büßen. Meine Eltern trifft keine Schuld. Was verlangst du von mir für eine Genugtuung? Leben um Leben, rief der Drache. Gut, ich will mich selber zerstückeln. Versprichst du mir, meinen Eltern dann nichts zu tun? Der Drache war einverstanden und befahl, die Fesseln der Eltern zu lösen. Natscha schlug sich erst einen Arm ab. Seine Mutter brach in lautes Weinen aus, aber es half nichts. Schon hatte er sich den Leib aufgeschlitzt, die Eingeweide traten hervor, seine 3 Geister und 9 Seelen zerstreuten sich und sein Leben kehrte ins Jenseits zurück. Befriedigt gingen nun die Drachen weg und Notcha wurde von seiner Mutter unter vielen Tränen beerdigt. Das geistige Notchas aber flatterte in der Luft umher und wurde vom Winde nach der Höhle des großen Einen getrieben. Der nahm ihn auf und sagte zu ihm, »Du musst deiner Mutter erscheinen. 40 Meilen von eurer Heimat liegt die grüne Felswand. Auf diesem Felsen soll sie dir ein Heiligtum errichten. Wenn du 3 Jahre lang den Weihrauch der Menschen genießt, kannst du wieder einen Leib bekommen.« Notcha erschien seiner Mutter im Traum und richtete ihr alles aus. Unter Tränen erwachte sie, doch Lietsing wurde böse, als sie ihm davon erzählte. »Es geschieht dem verruchten Knaben recht, dass er tot ist. Aber weil du immer an ihn denkst, darum erscheint er dir im Traum. Du musst nicht auf ihn achten.« Die Frau schwieg, aber von nun ab erschien er ihr täglich, sobald sie die Augen schloss, und wurde immer dringender in seinem Verlangen. Schließlich blieb ihr nichts anderes übrig, als ohne Wissen Lietsings einen Tempel für Notcha errichten zu lassen. Notcha tat in dem Tempel nun große Wunder. Alle Gebete wurden erhört. In weitem Umkreis strömten die Leute herbei, ihm Weihrauch zu verbrennen. Ein halbes Jahr war so vergangen. Da kam Lietsing bei einer großen kriegerischen Übung an jenem Berg vorüber und sah die Leute in dichtem Gewimmel wie Ameisen den Berg umdrängen. Lietsing fragte, was es denn auf dem Berg zu sehen gäbe. »Ein neuer Gott ist da, der so wundertätig ist, dass von überall her die Leute herbeiströmen, ihn zu verehren.« »Was ist das für ein Gott?« fragte Lietsing. Man wagte es, ihm nicht zu verhehlen. Da wurde Lietsing böse. Er sprengte auf seinem Pferd den Berg hinan und richtig stand über dem Tor des Tempels geschrieben Notchas Heiligtum. Und Notchas Bild stand darin. Das glich ihm völlig, wie er zu Lebzeiten gewesen war. Lietsing sprach, »Zu Lebzeiten hast du deine Eltern ins Unglück gebracht, und nun, nach deinem Tode, betörst du das Volk. Das ist abscheulich.« Mit diesen Worten zog er seine Peitsche hervor, schlug Notchas Götterbild in Stücke, ließ den Tempel verbrennen und den Opfernden gütlich zureden. Dann kehrte er heim. Notcha war an jenem Tag im Geiste auswärts gewesen. Als er zu seinem Tempel zurückkam, fand er ihn zerstört. Vom Berggeist erfuhr er das Nähere. Notcha eilte zu seinem Meister und erzählte ihm unter Tränen, was geschehen war. Der sprach erregt, »Das ist Lietsings Fehler. Nachdem du den Eltern deinen Leib zurückgegeben, gehst du ihn nichts mehr an. Was braucht er dir, den Genuss des Weihrauchs zu entziehen?« Dann schuf der große Eine aus Lotuspflanzen einen Leib, verlieh ihm Leben und schloss Notchas Geistiges in diesen Leib ein. Dann rief er ihm mit lauter Stimme zu, »Steh auf!« Ein Atemzug ließ sich vernehmen und Notcha sprang in der Gestalt eines kleinen Knaben wieder auf. Er warf sich vor seinem Meister nieder und dankte ihm. Der verlieh ihm den Zauber der feurigen Lanze. Und Notcha hatte von jetzt ab 2 wirbelnde Räder unter den Füßen, das Rad des Windes und das Rad des Feuers. Darauf konnte er in der Luft auf- und niedersteigen. Der Meister gab ihm auch einen Sack aus Pantherfell, in dem sein Reif und sein seidenes Tuch war. Die Rachegedanken ließen Notcha keine Ruhe. In einem unbewachten Moment ging er weg und stürmte auf rollenden Rädern unter Donnergetöse nach der Wohnung Lietsings. Der vermochte ihm nicht zu widerstehen und floh vor ihm. Schon verließen ihn seine Kräfte. Da kam ihm aus der weißen Kranichhöhle sein 2. Sohn Mutscha, der Jünger des heiligen Pu Hien, zu Hilfe. Ein heftiger Wortwechsel zwischen den Brüdern entstand. Sie begannen zu kämpfen, und Mutscha erlag. Und aufs Neue stürmte Notcha hinter Lietsing her. In seiner höchsten Not wollte Lietsing sich eben selbst ums Leben bringen. Da trat der heilige Wenju vom 5-Drachenberg, der Meister Ginchas, des ältesten Sohnes Lietsings, hervor und barg ihn in seiner Höhle. Ergrimmt forderte Nodja seine Auslieferung. Aber der heilige Wenju sprach: An anderen Orten magst du deiner Wildheit die Zügel schießen lassen. Hier wird dir's nicht gelingen. Und als Nodja in ungeheurer Wut die Feuerlanze nach ihm kehrte, da trat Wenju einen Schritt zurück, holte aus seinem Ärmel die siebenblättrige Lotusblume hervor und warf sie in die Luft. Ein Wirbelwind entstand. Wolken und Nebel umhüllten den Blick. Sand und Erde wurden aufgewühlt. Dann fiel es mit lautem Krach zu Boden. Nodja wurde bewusstlos, und als er wieder zu sich kam, da war er mit 3 goldenen Reifen an eine goldene Säule gefesselt, dass er sich nicht mehr rühren konnte. Wenju rief nun den Ginja herbei und befahl ihm, den ungeratenen Bruder tüchtig zu schlagen. Das tat er auch. Zähneknirschend stand Nodja da und musste es über sich ergehen lassen. In seiner höchsten Not sah er den großen Einen heranschweben. Er rief ihm zu: »Meister, rette mich!« Der aber hörte nicht auf ihn, sondern trat in die Höhle ein und bedankte sich lächelnd bei Wenju für die derbe Lehre, die er dem Nodja gegeben. Schließlich riefen sie ihn herein und befahlen ihm, mit seinem Vater sich zu versöhnen. Dann entließen sie die beiden und setzten sich zum Schachspiel nieder. Aber kaum war Nodja wieder frei, da entbrannte aufs Neue in ihm die Wut und er nahm die Verfolgung wieder auf. Abermals hatte er den Liedsing eingeholt, da trat noch ein anderer Heiliger hervor, ihn zu schützen. Es war der alte Buddha des Lichtglanzes. Als Nodja mit ihm kämpfen wollte, da hob jener den Ärmel und aus roten, wirbelnden Wolken bildete sich eine Pagode, die den Nodja umschloss. Lichtglanz tat nun beide Hände auf die Pagode. Da entstand in ihr ein Feuer. Das brannte den Nodja, dass er laut um Schonung schrie. Er musste nun versprechen, seinen Vater um Verzeihung zu bitten und ihm stets gehorsam zu sein. Erst als er alles zugesagt, ließ der Buddha ihn aus der Pagode wieder heraus. Die Pagode aber gab er dem Liedsing und lehrte ihn einen Zauberspruch, durch den er Nodja zwingen konnte. Daher heißt Liedsing der pagodentragende Himmelskönig. Liedsing und seine 3 Söhne Ginja, Mucha und Nodja halfen dann später dem König Wu vom Hause Ju bei der Vernichtung des Tyrannen Juzin. Niemand konnte ihren Kräften widerstehen. Nur einmal gelang es einem Zauberer, durch schwarze Magie den Nodja am linken Arm zu verwunden. Jeder andere wäre an der Wunde gestorben. Nodja aber ward von dem großen Einen in seine Höhle getragen. Dort heilte er seine Wunde und gab ihm 3 Becher Götterwein zu trinken und 3 Feuerdatteln zu essen. Als Nodja gegessen und getrunken hatte, hörte er plötzlich einen Krach auf seiner linken Seite und es wuchs ihm ein weiterer Arm heraus. Er wurde vor Schrecken blass, aber schon wuchs ihm auch auf der rechten Seite noch ein Arm heraus. Das Wort blieb ihm im Halse stecken und seine Augen traten aus ihren Höhlen vor Entsetzen. Aber es ging so weiter. 6 Arme wuchsen ihm aus dem Leib hervor und auch noch 2 Köpfe, so dass er schließlich 3 Köpfe und 8 Arme hatte. Er rief seinem Meister zu: »Was will das werden?« Der aber lachte und sprach: »Gut so, gut so. So bekommst du erst die rechte Macht.« Dann lehrte er ihn einen Zauber, dass er nach Belieben die Arme und Köpfe sichtbar oder unsichtbar machen konnte. Als der Tyrann Juzin vernichtet war, da wurden Liedsing und seine 3 Söhne noch bei Leibesleben unter die Götter versetzt. Ende von Kapitel 18.